unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert von der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, die kennen Sie auch schon, Professorin an der Universität Erlangen, gewesen, inzwischen emeritiert. Hallo. Hallo. Ich hoffe, du hast mit deiner Emeritierung nicht auch dein ganzes Wissen verloren. Das werden wir jetzt wieder feststellen. Es geht los. Nach unseren heiligen drei Königen, die wir das letzte Mal hinter uns gelassen haben, geht es jetzt in die Geschichte Jesu hinein. Wir beginnen ganz am Anfang. Das Baby ist 8 Tage alt und es wird in den Tempel getragen zur Beschneidung. Ja. 8 Tage. Ja, wir sind wieder jetzt im Lukas-Evangelium. Ja, nur da wird diese Geschichte erzählt. Ich will nochmal wiederholen, dass Matthäus und Lukas parallel erzählt diese Vorgeschichten haben von Jesus und sich vermutlich auf das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, stützen. Dieses Evangelium hat die Vorgeschichten gar nicht, sondern beginnt sozusagen mit dem Auftritt Jesu. Da kommt Jesus als erwachsener Mann zur Welt. Als erwachsener Mensch tritt er dann in die Öffentlichkeit. Wahrscheinlich stützen sich diese beiden Evangelisten, Lukas und Matthäus, auch noch auf eine Quelle, in der Worte Jesu überliefert worden sind. Und dann haben alle beide nochmal extra Traditionsgüter, wo sie eigene Geschichten haben. Da werden wir noch drauf kommen. Aber wir müssen uns einfach klar machen, es sind sehr unterschiedliche Entwürfe, diese 4 Evangelien. Und Lukas, der hat ein großes Interesse, den Jesus mit dem Tempel von Jerusalem in Verbindung zu bringen. Ah. Es geht gleich mal am Anfang los und Maria und Josef kommen in den Tempel und bringen das Kind dorthin. Es ist ja so, dass die ganzen Evangelien den inneren Auftrag haben, aus dem Wüstenprediger Jesus den Messias zu machen. Es ist ja weniger eine Biografie als eine Heilsgeschichte, die erzählt wird und man muss sich gegen die Umwelt, gegen die kritische Umwelt durchsetzen. Die sagt, naja, das war halt ein Wüstenprediger, davon haben wir ja hier massenhaft. Nein, sagen die 4 Evangelisten, das war der Messias, der Gottessohn und wir haben dafür 1000 Beweise. Und diese Beweise hören wir uns jetzt hier alle in diesen 4 Evangelien an. Also die Autorität und die Legitimation. Muss ununterbrochen. Das sind die Begründung, warum man aufgeschrieben hat. Und das haben wir das letzte Mal auch schon mal gesagt, dass aufgeschrieben wurde in dem Augenblick, wo die Welt ja nicht untergegangen ist und der Messias nicht gekommen ist und der Tempel untergegangen ist. Und dann nur der Tempel ist untergegangen, die Welt steht noch. Und dann haben die Menschen und in den Gemeinden angefangen, das zu sammeln und aufzuschreiben, was an schriftlichem Material da war. Ja, und jetzt geht es los mit der Beschneidung, die nur bei Lukas erzählt wird. Also Jesus wird in den Tempel getragen und man will ihn dort auch taufen. Also es geht hier ja auch darum, dass man ihm einen Namen gibt und er soll Jesus heißen, so wie der Engel das aufgetragen hat. Ja, jetzt pass auf, jetzt werden wir in eine Gewirr von unterschiedlichen Jesus-Lebensanfangsgeschichten gebracht. Wir haben also auf der einen Seite die Geburt und dann haben wir die erwähnte Beschneidung, aber die Beschneidung ist nicht im Tempel. Und dann ist die sogenannte Darbringung des Erstgeborenen. Ah. Im Tempel. Das wird sehr häufig, auch in der Ikonografie wird das durcheinander verwechselt und durcheinander gebracht. Also die Beschneidung findet nicht im Tempel statt? Nein, sondern es gibt dann traditionell ab dem 6. Jahrhundert etwa ein Beschneidungsfest in der katholischen Kirche und es ist am 1. Januar. Ah. Und dann wird das beschnittene Kind sozusagen dargebracht und zwar in dieser Tradition, der Erstgeborene gehört Gott. Ja. Wir bringen ihn in den Tempel und dann war es kultisch offensichtlich üblich, dass man den erstgeborenen Sohn in den Tempel brachte, ihn dort Gott vorstellte, präsentierte und dann ihn wieder auslöste, indem man entweder ein Schaf und eine Taube oder 2 Turteltauben dem Tempel opferte und dann durfte man sein Kind wieder mitnehmen. Dahinter steckt der Gedanke, dass der Erstgeborene, das haben wir ja auch schon, haben wir schon in den Ägypten-Erzählungen, dass der Erstgeborene eigentlich Eigentum Gottes ist. So. Also das heißt, du hast Geburt, du hast Beschneidung nach 8 Tagen und dann hast du die Darbringung in den Tempel. Das sind 3 ganz unterschiedliche theologische Zugänge. Und die katholische Kirche hat 1969 nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Fest der Beschneidung Jesu, das eben immer am 1. Januar war, 8 Tage nach der Geburt, abgeschafft als katholisches Fest. Weil es ein jüdischer Brauch war. Ja, also wahrscheinlich, weil man nach dem Holocaust auch gesagt hat, wir wollen mit unseren jüdischen Geschwistern jetzt keine großen Unterschiede aufmachen oder so. Da gibt es jetzt eine Gegenbewegung und eine große Petition, die jetzt beim Papst liegt, von sehr vielen Theologen, die sagen, man sollte das wieder einführen, auch in der christlichen Kirche, weil es der große Link ist zu den Juden. Ja. Und die Namensgebung, die ist dann in der Darbringung, also das ist dann das, was ja im Tempel sich jetzt abspielt, was jetzt unser Text auch sein wird. Aber Jesus ist natürlich nicht getauft worden. Und da werden wir später nochmal dazu kommen, Jesus hat auch nie getauft. Jetzt also kommen die Eltern mit dem Kind an jenem Tag, der vom Gesetz des Mose für die Reinigung vorgeschrieben ist. Die Reinigung ist jetzt aber wieder was anderes. Das ist jetzt die Vorstellung im Tempel. Na, die Reinigung ist die Darbringung. Dann haben wir noch ein Reinigungsfest, das ist, was bei uns als Maria Lichtmess am 2. Februar gefeiert wird. Das ist 40 Tage nach der Geburt Jesu und das ist die Reinigung der Maria. Also 40 Tage. Das ist Tauchbad, oder? Das ist dann, genau, 40 Tage nach der Geburt eines Jungen wird dann die Reinigung der Frau vorgenommen, sodass sie wieder dann Geschlechtsverkehr hat. Und bei der Geburt des Mädchens ist es 80 Tage danach. Wir haben also Geburt, wir haben Beschneidung, wir haben Darbringung und dann haben wir noch das Reinigungsfest der Maria im Februar. Also ziemlich viel Jüdisches, was in der christlichen Kirche eigentlich aufgenommen wurde. Die Eltern bringen das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß, und jetzt kommt natürlich wieder ein Verweis aufs Alte Testament, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht werden. Genau, Exodus 13. Das haben wir gerade besprochen. Und auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Jetzt kommt was aus Levitikus, 1 paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Genau. Also werden wieder ausgelöst. Sie bringen dann eine Opfer und dann dürfen sie ihren Jungen wieder mitnehmen. Ja. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Dass der Heilige Geist auf jemandem ruht, das kommt nicht so häufig vor. Ja, das ist jetzt ein neutestamentlicher Gedanke. Der ganze Heilige Geist, also Geist Gottes kennen wir schon. Aber was ist denn der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und dem Geist Gottes? Der Heilige Geist, das ist der Geist der Christen. Das ist nicht der Schöpfergeist, sondern der Heilige Geist ist der, da werden wir, glaube ich, häufiger noch davon sprechen, weil der, ich sehe schon, jetzt wird's mühsam. Der Lukas, der hat eine Heilige Geist-Theologie, eine eigene. Aber die Vorstellung, dass eben mit dieser neuen Zeit, die durch den Jesus angebrochen ist, eine andere Form von Geist zwischen den Menschen herrscht. Und das ist der Heilige Geist. Stichwort Versöhnung und Gemeinschaft. Vom Heiligen Geist war diesem Simeon jedenfalls offenbart worden, dass er nicht sterben wird, also den Tod nicht schauen wird, ehe er nicht den Messias geschaut habe. Also er kann nicht sterben, bevor er nicht dem Messias begegnet ist. Und jetzt wird er vom Heiligen Geist in den Tempel geführt. Und als Maria und Josef den kleinen Jesus hereinbringen, dann nimmt der Simeon das Kind in die Arme und preist Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Das ist ein Zitat aus dem Jesaja. Dass du vor allen Völkern, wieder ein Zitat aus dem Jesaja, bereitet hast und ein Licht, das den Heiden, wieder ein Zitat aus dem Jesaja, erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wieder ein Zitat aus dem Jesaja. In diesen 3 Zeilen sind jetzt 1, 2, 3, 4 Hinweise auf den Propheten Jesaja, der das alles vorausgesagt hat. Also du siehst wieder das Muster. Wir legitimieren und wir legitimieren durch, und wir legitimieren. Durch Rückschau und Rezitation dessen, was wir im Alten Testament gelesen haben. Sag mal, was ist eigentlich, was heißt das? Welche Rolle hat denn dieser Simeon? Ist das ein Priester oder Warum steht er da im Tempel? Man weiß es nicht. Also man sagt, ist es ein Prophet, ist es ein Priester, gibt es unterschiedliche. Er wurde vom Heiligen Geist dahin geführt, also normalerweise ist er da offenbar nicht. Ja, er wartet aber die ganze Zeit. Also man nimmt schon an, dass er im Umfeld des Tempels einer der Leute ist, die dort ein- und ausgehen, wenn man so will. Okay. Und die Rolle ist einem nicht genau klar. Was sehr schön ist, ist ein zum ersten Mal ein richtig alter Mann beschrieben, überhaupt in der Bibel. Natürlich, wir haben Methusalem, wir haben die Mose. Erwähnung, ja. Wir haben die Erwähnung von alten Männern. Mhm. Aber dass da einer sozusagen so lange leben muss, bis er den Heiland gesehen hat und dann in unserer Ikonografie im Kopf, als Figur in unserem Theaterspiel im Kopf, zum ersten Mal ein richtig, richtig alter Mann im Tempel steht und auf dieses Kind wartet. Das ist schon eine eigene Szene, finde ich, wie sie sich gegenüber treten. Darf ich noch mal ganz kurz noch einen kleinen Exkurs machen, weil wir haben es ja immer mal wieder schon mit der Beschneidung gehabt. Der Jesus ist schon beschnitten, als er in diesen Tempel gebracht wird. Mhm. Beschneidung passiert normalerweise nach 8 Tagen im Judentum. Und es ist sowas wie ein Identitätsmarker des jüdischen Volkes, obwohl der Koran hat das ja übernommen mit der Beschneidung. Also wir können heute davon ausgehen, dass 1/3 der männlichen Menschheit beschnitten ist. Beschneidung gibt es im Judentum als Identitätsmerkmal seit den Makkabäern. Also seit die Makkabäer ihren Krieg da und ihren Aufstand gewonnen haben und den Tempel wieder aufgebaut haben, seither gibt es als vollständig, also verbreitet als Identitätsmerkmal. Aber es ist doch schon bei Mose. Ja, es wird schon Genesis 17 beschrieben, also man kennt die Beschneidung, aber dass es sagt, ich bin Jude, meine Mutter ist Jüdin und ich bin beschnitten und daran sieht man, dass ich Jude bin. Dass es Vorschrift ist, das sagt man, ist es ja, wir haben ja vorher auch mal erzählt, in einer der vorherigen Sendungen, dass es eine Zeit lang unter dem Einfluss der Griechen eine Mode war, sich nicht mehr beschneiden zu lassen. Genau, und in sehr gut. Ja. Oder sogar Beschneidungen rückgängig zu machen, wie auch immer das damals gewesen sein mag. Ja, und in Reaktion darauf wurde dann, als die Makkabäer das Volk, den Tempel wieder aufgebaut wurde, da wurde das dann als wirkliches Identitätsmerkmal eingeführt. Mhm. Natürlich die Leute, die sich lustig machen über diese Art von Identitätsmerkmalen, sagen natürlich auch, es geht euch immer ums Häutchen, ja, es geht euch ums Jungfernhäutchen und es geht euch um diese ganzen Genitalhäutchen. Ja. Warum ist das eigentlich wichtig? Warum ist das eigentlich wichtig? Also theologisch ist es wichtig, dass Jesus beschnitten war. Zumindest gibt es da eine starke Diskussion darüber, dass er ein wirklicher Teil der Menschheit ist. Also er ist ein Körper. Mhm. Weil es gab natürlich auch gleich dann im 2., 3. Jahrhundert nach der Geburt Christi gab es dann Leute, die wir in der Theologie die Doketisten nennen. Das heißt, er ist nur scheinbar gekommen. Mhm. Er war kein richtiger Mensch. Es ist nur so ein Scheinleib. Aber Licht. Ja, es ist ein Scheinleib und ist ein bisschen in eine menschliche Gestalt. Gott kann doch nicht Mensch werden, geht doch gar nicht. Ja, das ist, er kann nur so tun. Und dagegen sagt dann unsere Geschichte, volle Pulle, Blut geflossen, beschnitten. Also das ist der theologische Sinn, dass das alles auch erwähnt wird. Er ist ein Jude und nicht getauft, sondern beschnitten. Der Vater Josef und die Mutter Maria staunen über die Worte, die da über Jesus gesagt werden von Simeon. Wobei ich mich jetzt frage, also nach diesem ganzen Krippenspiel und Englein und so weiter, was gibt's da noch zu staunen? Ich würde an deren Stelle, jetzt sagt ein alter Mann was und jetzt staunen sie, das ist mir ehrlich gestanden unbegreiflich. Ja, wobei, das ist ja... Wir haben ja hier, wir sind bei Lukas, wir haben die ganzen himmlischen Herrscher hier hinter uns gelassen. Und wir haben den Zacharias hinter uns. Der stumm wurde und wie auch immer. Also Wunder auf Wunder folgte hier. Ja, ich glaube, ich finde es gut, dass du das erwähnst. Es ist so der Bogen des Staunens, der da sich, das Kind wird geboren und es kommt ein Staunen nach dem anderen. Ja. Ein Erstaunen heißt ja auch, ich bin überrascht. Es kommt was Neues. Mhm. Und das wollen die erzählen. Mhm. Simeon segnet die Eltern und sagt zu Maria, also der Mutter, Folgendes, und das hören wir uns jetzt an. Siehe, Dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Johanna, was bedeutet jetzt diese Geschichte? Was bedeutet es, dieser ist dazu bestimmt, wie es bei mir steht in der moderneren Übersetzung, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst, sagt Simeon zu Maria, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Da gibt es ja die berühmten Darstellungen der Maria, die von einem Schwert durchbohrt ist. Künstler haben das ja viel gemalt. Aber was bedeutet dieser ganze Abschnitt? Die viele werden durch ihn zu Fall und viele aufgerichtet und ein Zeichen dem widersprochen. Ja, wir haben ja schon mal eingeführt in den Evangelisten Lukas, dass er ein Judenchrist gewesen ist, der eben auf Griechisch geschrieben hat, aber natürlich sich in judenchristlichen Gemeinden aufgehalten hat. Wir haben auch ausführlich darüber gesprochen. Also Judenchristen heißen, um nochmal für die, die jetzt einsteigen, sind Juden, ja, die dann sich als Christen bezeichnet haben. Genau. Christen wurden sie erst später bezeichnet, aber die... Im Unterschied zu den Heidenchristen, die vorher an griechische oder römische Götter geglaubt haben. Genau, und die sich in der Synagoge rumgetrieben haben, sich als ein Teil der jüdischen Gemeinde gefühlt haben. So, und jetzt kommt diese Vision des Simeon und er sagt, an diesem Jesus werden sich dann die verschiedenen Jüdischen, werden sich die Israeliten scheiden. Mhm. Die einen werden ihn als Messias anerkennen und es wird offenbar werden, was mit ihnen passiert. Mhm. Die einen sagen, wir Juden haben jetzt den Messias gesehen und die anderen nicht. Und das ist das Fallschwert, das da beschrieben wird zwischen den Gemeinden. Wir haben die so kam es ja auch, und aus dieser Zeit heraus wird es ja auch so rückwärts gedeutet. Genau, und die Tragödie, die sich da eben abgespielt hat, wo sich dann die Christen abgesondert haben oder rausgeschmissen wurden aus den Synagogen, als eigene Gruppe dann sich etabliert haben, davon erzählt im Grunde genommen im Hintergrund, das ist das Hintergrundrauschen dieser Geschichte. Zitat. Und dann ist es natürlich schon der Maria, da sieht man auch schon, dass in diesen 90 Jahre, also etwa 50, 60 Jahre nach dem Tod von Jesus, dann schon die Maria eine bedeutende Rolle spielt, also auch als Frau in dieser Tradition, die wird groß gemacht und wird dann schon als die Einzige, die die Worte in ihrem Herzen bewegt, als die erste Jüngerin. Wir wissen, nach der Weihnachtsgeschichte heißt es, und Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen, die von diesem Kinde gesagt waren. Mhm. Und hier wird ihr jetzt gesagt, und dein Schmerz wird dich... Du wirst leiden müssen, seinetwegen. Ja. Ja. Und damit wird sie natürlich zu der, also auch ein Sinnbild... Pietà. Ja, auch ein Sinnbild für die Mütter, die ihre Kinder verlieren. Mhm. Es gibt dann später so noch Versuchungsgeschichten über die Maria, die apokryph sind, wo dann der Satan zu ihr tritt und sagt... Wir könnten dir das Leiden deines Kindes ersparen, ja, wenn du dieses und jenes machst. Ja. Also ich würde dann sagen, ja. Ja, wahrscheinlich. Dann gibt es halt kein Heiland. Ja, ist halt dann kein Heiland. Kann man auch nichts machen. Diese Karriere nehmen wir nicht. Aber sie bleibt dann also stark. Sie ist natürlich dann auch in der großen Tradition der christlichen Frauen zu dieser Figur geworden, mit der man sich identifiziert, wenn man sein Kind verliert. Die erinnert mich an die große Geschichte des Achilles, dessen Mutter auch eine Prophezeiung bekommt, dass ihr Sohn entweder ein langes, glückliches Leben haben wird oder niemals vergessen werden wird in der Menschheit. Und sie hat die Wahl. Sie gibt ihm die Wahl. Sie geht zu ihm und sagt, Achilles, du hast zwei Möglichkeiten. Du wirst entweder der größte Held der griechischen Geschichte oder du wirst ein langes, glückliches Leben haben. Und dann wählt er den Ruhm. Er wählt den Ruhm. Und später kommt ja dann der berühmte Schuss in die Achillesferse vor Troja, der ihn tödlich trifft und ihn dann so lähmt, dass er getötet werden kann von den Trojanern. Und später begegnet ihm dann Odysseus in der Unterwelt, als er die Unterwelt bereist, und da tritt Achilles an ihn heran und sagt, ich gäbe allen Ruhm hin für einen einzigen Tag an der Sonne. Und dann hat er gesehen, wie das ist, dass er hat von diesem Ruhm gar nichts. Und deswegen sage ich, wenn der Teufel zu mir gekommen wäre oder der Luzifer, der Lichtbringer, gekommen wäre und hätte zu mir gesagt, soll dein Kind der Heiland werden oder lieber 80 Jahre glücklich leben, hätte ich gesagt, Heiland, lass mal gut sein, wir bleiben lieber am Leben. Ja, wir werden ja, denke ich, zu diesem Thema noch kommen, wenn wir über die Versuchungsgeschichte reden. Lass mich noch einen ganz kleinen Ausflug machen. Die Maria wird ja da vorgestellt, wie gesagt, als die Frau, die verletzt, wahrscheinlich als die Mutter, die verletzt überlebt. Und natürlich wird die Maria auch in der Geschichte der Kirche als die Jungfrau, wir haben es übers Häutchen schon gesprochen, über, als die Jungfrau vorgestellt. Ich muss darauf hinweisen, dass Alma, das steht im hebräischen Text, im aramäisch-hebräischen Text, das heißt die junge Frau. Und als es ins Griechische übersetzt wurde, wurde es mit Parthenos übersetzt. Das ist der auch der Tempel der Athene. Parthenon. Parthenon, genau. Athene soll ja auch Jungfrau, ewige Jungfrau gewesen sein. Und die griechische Übersetzung assoziiert die Jungfrau. Also die Frau, die von keinem Manne berührt war. Alma überhaupt nicht. Alma assoziiert eigentlich die junge Frau. Also wenn ich jetzt das Glaubensbekenntnis spreche, sage ich nie Jungfrau. Ich sage die junge Frau, weil das entspricht der hebräischen Übersetzung. Daraus ist jetzt natürlich auch in der katholischen Dogmatik dann ein Riesenwust rund um das Häutchen geworden. Aber im hebräischen Text steht das gar nicht. Das wollte ich einfach hier noch beitragen. Interessant, ja. Aber die griechische Übersetzung des Neuen Testaments oder der Bibel ist ja dann auch die christliche Übersetzung. Ja, da kommen wir an anderer Stelle noch drauf. Da gibt es noch einiges dazu. Noch ein Satz zu diesem Begegnung mit dem Simeon. Ich hatte darauf hingewiesen, dass für den Lukas, der einzige Evangelist, der erzählt, dass Jesus im Tempel gewesen ist, schon als Baby. Die anderen lassen ja den Jesus in Galiläa sein. Der ist ja eigentlich die ganze Zeit oben ist am See Genezareth. Ist ja auch einige Entfernung, nicht? Ja, sind 130 Kilometer ungefähr. Ja. Der zieht in Galiläa rum. Lukas macht eine andere Szene. Dem ist es, wie gesagt, sehr wichtig nachzuweisen, offensichtlich in dieser judenchristlichen Auseinandersetzung. Hallo, wir sind auch Juden. Für uns ist der Tempel in Jerusalem wichtig. Wichtig, auch wenn er untergegangen ist schon, also wahrscheinlich hat er danach geschrieben, aber er ist uns total wichtig. Also wird der Jesus als allererstes in den Tempel gebracht, sein erster Tempeleinzug. Ist mit acht Tagen. Ja, ist schon, ist schon. Mit halt 8 Tagen wird er beschnitten, mit 14 Tagen. Oh ja, Entschuldigung. Ja, gut. Jetzt kommt eine zweite Figur, die da auftaucht, eine Prophetin namens Hannah. Die Tochter eines gewissen Penuel aus dem Stamm Ascher. Und sie war schon uralt, hatte als junges Mädchen geheiratet, 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Und sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Wir würden sagen, eine Altarschwalbe. Ja, genau. Die gibt es ja in der Kirche auch. Alte Tanten, die Frauen, die da ja, nicht lassen aber mach wollen. Dich da nicht lustig drüber. Ich finde immer die Vorstellung, dass da irgendwo auf der Welt so und so viele Menschen sitzen und für die Welt beten, finde ich irgendwie beruhigend. Ja, es hilft nur nicht so furchtbar viel. Ja, oder? Doch, weiß man's. Weiß man's. Wir wissen ja nicht, was wäre, wenn sie nicht beten würden. Genau, so rum ist es. So rum, ja. Und die kommt auch hinzu und preist Gott und spricht über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Was sie spricht, wird hier wieder mal weggelassen, wahrscheinlich, weil es eine Frau ist. Ja, aber überhaupt, sie ist da sozusagen mit reingesetzt. Es wird Wert darauf gelegt, dass nicht nur der alte Mann dieses Kind begrüßt. Sondern auch die alte Frau. Sondern auch die alte Frau. Und die heißt Hannah und ich weiß nicht, mich erinnert sie so ein bisschen. An dich selbst? Nein, Johanna. Meine Tante Johanna. Ach so, die Tante Johanna. Deine Patentante. Meine Patentante, die mit 107 Jahren gestorben ist. Ja. Und von diesem, sehr alte Frau. Ja, mit diesen 107 Jahren. Um nicht zu sagen steinalt. Anfang der 80er, 1880 oder 82 ist die, glaube ich, geboren. Ja, 1882, sie ist 1988 gestorben. Genau, mit 107, gerade 107 geworden. Im Dezember. Ja, genau, am 24. Dezember, an Weihnachten. Und die war auch, ich glaube, im ganzen Leben war sie 10 Jahre verheiratet. Und auch da, wie Bruder und Schwester. Wahrscheinlich. Sogenannte Josef. Das nehmen wir wahrscheinlich an. Sie war auch eine sehr, sehr fromme Frau. Mhm. Hieß Johanna und hat ihre 107 Jahre, davon war sie 97 Jahre allein. Mhm. Auf die 10 kam es dann auch nicht mehr an. Kam es dann auch nicht mehr an. Ja. Auf die 10 Jahre auch ein bisschen, Josefs Ehe. War auch ein bisschen eine Kanzelschwalbe. Das war auch eine Kanzelschwalbe, ja. Hatte auch sehr merkwürdige Ansichten, aber sie war auch wirklich eine wahnsinnig süße Frau. Aber sie war letztlich aus dem 19. Jahrhundert mit ihren ganzen Ansichten. Ne? Aber sie hat uns unendlich vorgelesen. Ja, sie hat uns unendlich vorgelesen. Unendlich, mhm. Jahrelang eigentlich, gefühlte Jahre lang. Ja, viele Jahre. Gut, also es kommt eine Frau vor, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Mhm. Also diese beiden, die Hanna und der Simeon, sind jetzt sozusagen die ersten großen Propheten, die das Jesuskind begrüßen. Genau. Die Eltern haben jetzt alles getan, was das Gesetz des Mose vorschreibt und kehren zurück nach Galiläa in die Stadt Nazareth. Und das Kind wächst heran und wird kräftig und Gott erfüllt es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Genau. Also steht hier. Da werden die Eltern von, also Josef und Maria werden dargestellt als Leute, die den korrekten Vollzug des jüdischen Ritus machen. Ja, sich dran halten. Sich absolut dran halten, weil es ist die Vorstellung im jüdischen Volk bis heute, dass der korrekte Vollzug des Ritus die Garantie ist für die Präsenz Gottes im Volk und die Garantie für den Bestand der ganzen Welt. Also das ist schon auch ein großer Anspruch. Mhm. Und dieser aufsteigende Rauch, dafür hatten wir es auch schon mal, der aufsteigende Rauch des Opfers ist die Kommunikation mit Gott. Und solange der Rauch aus dem Tempel steigt, haben wir eine Kommunikation mit Gott. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, was der Verlust des Tempels bedeutet. Eigentlich so in der Tiefe des Religiösen. Das Herz rausgerissen. Ja, so ist es, genau. Dieser Glaubensgemeinschaft. Dann wollte ich noch sagen, sie gehen ja in den Tempel da hinauf. Der Tempel wurde aufgesucht, rituell im Jüdischen bis heute auch. Man wallfahrtet an Passa und zum Laubhüttenfest und zum Wochenfest. Es gibt also 3 Termine, wo die Israeliten verpflichtet sind, sozusagen vor dem Herrn zu erscheinen. Mhm. Aber man machte es hauptsächlich an Passa. Das wird uns dann in der Passionsgeschichte nochmal begegnen. Aber jetzt ist der Jesus als allererstes beim Lukas-Evangelium, ist er im Tempel. Und dann, wenn du erlaubst, mache ich noch einen ganz kleinen Exkurs und dieser Exkurs geht. Deine Exkurse nehmen, seit wir im Neuen Testament sind, aber erheblich zu, muss ich sagen. Boah, ey. Ich will noch was zu Maria Lichtmess sagen. Es gibt ja den Streit, wann bauen wir den Weihnachtsbaum ab? Die einen bauen ihn vor Silvester ab, die anderen am 6. Januar. Und die Dritten sagen einmal, man muss, letztlich ist die Weihnachtszeit, endet dann bei der Erscheinung der Maria, also der Reinigung der Maria, das ist der 2. Februar, das ist in der ganzen bäuerlichen Kultur. Da kamen dann die Christbäume aus dem Wohnzimmer, da, ne? Man kam, hat die dann rausgesetzt. So ist es, Weihnachten ist die zu Ende. Die schon halb entnadelten. Genau, und dann ist es aber auch der Tag gewesen, wo der Personalwechsel auf den Bauernhöfen war und in den Gutshäusern. Mhm. Das heißt, man hat die Maria Lichtmess, man hat die Leute entlassen. Im alten Sprichwort hieß es, neue Schuhe, neue Liebe hieß es. Mhm. Man hat also auch die Liebhaber, was weiß ich, die Pärchen unter der Dienerschaft, die haben sich dann getrennt. Sie bekamen von ihren Herren neue Schuhe, die Männer sind weitergegangen zur nächsten Liebe. Neue Schuhe, neue Liebe, das war alles Maria Lichtmess. Und, also Wechsel. Man wechselte und man bezahlte. Man bekam dann auch den ganzen Jahreslohn und ging dann mit seinen neuen Schuhen weiter. Gut. Jetzt ist also damit die Geschichte der Darstellung des ersten Tempelbesuchs Jesu zu Ende. Und Simeon durfte endlich, und Hanna wahrscheinlich auch gleich, durften in Ruhe sterben. Ja. Jetzt taucht Jesus ab. Für 12 Jahre. Und nach 12 Jahren taucht er wieder auf und wieder im Evangelium zu Lukas. Mhm. Er ist jetzt der Einzige, der Lukas, der eine Teenager-Geschichte von Jesus erzählt. Alle anderen überspringen oder haben diese Geschichte gar nicht. Da kommt er als Erwachsener, taucht er da auf. Aber hier haben wir einen 12-Jährigen, der sich verabsentiert von seinen Eltern und sie in große Bedrängnis bringt. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte, die ist ja auch tausendfach schon gemalt worden. Ja, Aber tatsächlich, du hast recht, einzige Dokument über, dass Jesus ein Heranwachsender ja, war. Ja, und was für ein Nerviger, das hören wir jetzt gleich. Also die Eltern des Jesus gehen jedes Jahr, du hast es ja gerade erwähnt, zum Passafest nach Jerusalem, so wie alle anderen Juden auch, große Wallfahrt. Und der 12-jährige Jesus geht dann, als er eben in diesem Alter ist, auch mit. Und da ziehen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entspricht. Und als die Festtage zu Ende sind, da waren sie wohl mehrere Tage in Jerusalem und dann gehen sie wieder in einer Gruppe, so schätze ich es jetzt ein, in einer Gruppe, also man geht da nicht alleine zu dritt, sondern man schließt sich dann den Pilgern an, weil es ja auch nicht ungefährlich war, da rumzulaufen, 130 Kilometer hast du gesagt, geht man also in einem größeren Pulk und die jungen Leute werden bei rumgerannt sein, die Kinder und die Halbkinder. Jedenfalls machen sie sich auf dem Heimweg und merken gar nicht, dass der Jesus in Jerusalem zurückbleibt, ohne dass sie es wissen. Und sich nicht abgemeldet hat. Er sagt auch nicht Tschüss, sondern er bleibt einfach weg und die Eltern gehen los und meinen, dass ihr Sohn irgendwo in der Pilgergruppe steckt. Und sie reisen den ganzen Tag und am Abend suchen sie ihn bei den Verwandten und Bekannten und denken, na, wo ist denn der Jesus? Wo ist denn der kleine Jesus geblieben? Wo ist denn der Lümmel? Und sie finden ihn nicht. Mhm. Und dann kehren sie um nach Jerusalem, ob sie das erst am nächsten Tag machen. Oder ob sie es gleich noch am Abend machen, wahrscheinlich haben sie sogar noch übernachtet und haben ihn dann am nächsten Tag gesucht, kehren sie nach Jerusalem zurück und suchen ihn dort und suchen ihn 3 Tage lang in Jerusalem. Weil kannst du dir vorstellen, was die ausgestanden haben an Angst. Und dann nach 3 Tagen finden sie ihn im Tempel und er sitzt mitten unter den Lehrern, also unter den Priestern und hört ihnen zu und stellt Fragen. Und alle, die ihn Fragen stellen hören, sind erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Er steht da, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Er stellt er nun Fragen oder gibt er Antworten? Beides. Also, aber was auch wieder ganz typisch ist, ganz wichtig auch für die jüdische Religion, Fragen stellen ist das Allerwichtigste. Mhm. Zuerst kommt das Fragen stellen. Das Allerwichtigste ist, dass ich die richtige Frage finde. Mhm. Und die Antworten sind gar nicht so wichtig. Mhm. Also er steht da als Junge und sitzt mitten denen und unterhält sich mit denen auf Augenhöhe. Ja. So ist das Bild. Ja. Es gibt ja sehr viele Gemälde davon. Der 12-jährige Jesus im Tempel, da sitzt er in der Mitte und die alten Priester um ihn herum und hören ihm andächtig zu. Aber so scheint es ja wohl nicht gewesen Nein. zu sein. Er hat Fragen gestellt. Genau. Also dieses, ja. dieses Verklärte, ja, ja, er hat schon wieder das bessere Wissen, ja, er weiß schon wieder alles und alle anderen nichts. Das ist spätchristliche Verklärung. Ja. Nein, das ist, so wird das er auch so nicht beschildert. Nicht. Nein. Ja. Und seine Eltern kommen rein und sind wie vom Donner gerührt, als sie das sehen. Und die Mutter sagt, Mensch, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voller Angst überall gesucht. Und da sagt er Folgendes zu ihnen, das hören wir uns jetzt an. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss bei denen, die zu meinem Vater gehören? Johanna, da muss ich dir sagen, spätestens da hätte ich mich wirklich gewaltsam daran erinnern müssen, dass die Prügelstrafe abgeschafft ist. Also, das wissen wir ja nicht. Dieser Lümmel. Es gibt ja auch herrliche Bilder, wo die Maria den kleinen Jesus versohlt. Ja, übers Knie legt. Ja, das war ja wahrscheinlich nach dieser Szene hier. Ja. Lass mich nochmal sozusagen auf der theologischen Erzählebene, sind natürlich die 3 Tage wieder symbolisch. Mhm. Er ist verloren gegangen, er ist weg. Mhm. Gewichtig ist, er ist eingebunden in den Kult. Wir haben also die Eltern auch erlebt, die diese Pilgerreisen zusammen machen. Und das 12 Jahre in 12 der damaligen Stämme Israels. Der ist in der damaligen Zeit vor allem das Erwachsenenalter beginnt mit 12 Jahren. Ist aber Jahren. Auch wieder die heilige Zahl 12. Ja, aber ist auch, du hast es mit einer Ablösungsgeschichte zu tun. Er ist 12 Jahre, er ist eigentlich jetzt auf der Schwelle zum Erwachsenwerden und wechselt den Vater. Die Maria sagt dann, dein Vater und deine Mutter suchen dich. Und er sagt, wer ist denn mein Vater? So, und jetzt kommst du auf diesen Gott, ich bin Gottes Sohn, der Vater, wird jetzt abgelöst der natürliche Vater oder der abgelöst vom geistigen Vater. Genau. Und das passiert jetzt hier im Tempel. Also es ist ein Sozialisationstext, ein Ablösungstext, ein Erwachsenwerdentext. Man sieht auch daran, dass die Leute in der Antike sehr viel früher dran waren. Ja? Also heute ist ein 12-jähriges Kind ein Kind. Ist auch nicht strafmündig. Hier ist es schon ein halber Erwachsener. Ein werdender Erwachsener. Du siehst, die Leute haben eine sehr viel kürzere Lebenserwartung und eine sehr viel schnellere Entwicklung. Ja. Also der sah wahrscheinlich auch deutlich älter aus als 12. Und konnte schon sehr intelligent reden. Ja. Bei uns ist es ja auch bis, sagen wir, ins 18., 19. Jahrhundert so gewesen. Wir haben ja die Firmung und die Konfirmation. Traditionell, wenn die 13 oder 14 sind, die Kinder. Die Firmung ist aber früher. Die ist in diesem Alter hier 12, oder? Nee, die Firmung ist auch mit 13, 14. Damals war das, wenn ein Kind seine Hauptschule beendet hat, seine 8 Jahre Schule, war das der Punkt, wo man es dann auf die Wanderschaft geschickt hat als Lehrling. Und mit 14, stell dir mal 13, stell dir mal vor, wir würden unsere 13-jährigen Kinder so wiedersehen, such dir deinen eigenen Weg. Ja, und Weg. Es war dann, unvorstellbar. Denen ist auch Unvorstellbares passiert oft. Ja. Ja. Aber das war damals der Punkt, wo sich ein Kind selbstständig gemacht hat. Und damals hat man konfirmiert und gefirmt, weil das dann die Schwelle war, wo das Kind aus dem Haus ging. Deswegen ist, finde ich, diese Konfirmation und die Firmung, die wir heute haben, immer so mittendrin, weil die sind gerade mitten in der Pubertät. Man müsste das eigentlich machen, wenn sie 18 sind, finde ich, wo man dann sagt, willst du denn deine Taufe bestätigen? Oder nach Abschluss der Grundschule mit 10. Oder da, genau. Oder der Punkt, wo die katholischen Kinder dann zum Abendmahl gehen dürfen. Genau. Ich finde, dieses Alter ist in unseren Zeiten schwierig. Aber damals, wie gesagt, 12 Jahre, der ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden und sagt jetzt, ich habe einen anderen Vater jetzt. Ich war mal in Afrika und habe dort eine Reportage, auf die komme ich vielleicht nochmal zurück, wenn wir dann zur Missionsgeschichte kommen. Aber ich habe dort über Missionare geschrieben in Afrika und habe die da auch besucht. Und einer davon hat bei den Maasai gelebt. Und bei den Maasai ist das, also war es jedenfalls damals, als ich dort war, das ist auch schon fast 30 Jahre her, war es so, dass die ihre Kinder in diesem Alter mit 12, also ihre Jungs, rausgeschmissen haben aus dem Kral, aus der Gemeinschaft. Und die mussten irgendeine Tat begehen, einen Löwen töten oder sich da irgendwie durchsetzen in der Dunkelheit und in der Einsamkeit der Wüste in Tansania. Also es ist kein Spaß. Es war Sabine, das habe ich, ich war 2018 dort. Ja. Und da siehst du dann diese Jungs mit 11, 12, 13, keine Ahnung, du kannst es, die sind ganz schwarz angemalt, haben die Gesichter schwarz mit weiß. Daran erkennst du sie, sie sind jetzt auf der Mannbarkeitsgeraden. Genau. Und die werden sozusagen auch dann in einer gewissen Weise dann auch körperlich sozusagen kenntlich gemacht. Und die müssen dann tatsächlich, die werden so lange außerhalb des geschützten Raums, müssen die sich aufhalten, bis sie einen Bock geschossen oder... Ja, ich glaube, sie müssen sogar sich mit einem Raubtier anlegen. Ja. Also, und diese Krale, die werden von den Frauen gebaut. Genau. Da ist so eine Dornenmauer drumherum, da kommt man nicht so einfach durch. Und da musst du auch vorstellen als Mutter, du musst den dann da rauslassen. Mhm. Ja, gut, also erwachsen werden, das ist also jedenfalls hier Stichwort gewesen. Jetzt hat er sich dann in den Tempel gesetzt und diese Antwort, also weißt du, dieses so wichtig... Ein über sich selbst überschätzender Knirps. Ja, aber es ist natürlich auch wieder ein Hinweis auf einen alttestamentlichen Text, nämlich beim Propheten Maleachi, steht im 3. Kapitel. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote Gottes, den ihr herbeiwünscht. Also die plötzliche Erkenntnis dieser Junge, der könnte ist was Besonderes. Könnte also sein. Diese Geschichte ist dann auch wieder am Prophetenwort entlang gedichtet worden. Ja, also entlang entworfen. Eine Legende ist das, eine richtige Legenden-Dingsbums. Ja. Natürlich, ja. Und die Eltern verstehen nicht, was er damit sagen will. Ich hätte es auch nicht verstanden. Dann kehrt er ganz brav mit ihnen nach Nazareth zurück und ist brav und gehorsam. Und die Mutter bewahrt wieder alles, was sie gesehen und gehört hat in ihrem Herzen. Und dann heißt es hier bei Lukas, Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Und dann wird wieder auf den ersten Samuel verwiesen, also wieder auf einen Propheten verwiesen, dass jetzt dessen Wort jetzt hier in Erfüllung geht. Also es wird eigentlich in den anderen Evangelien dieses Gelehrte gar nicht so betont, nur bei Lukas. Also dass der sehr klug war, also das wird zwar unterstellt bei den anderen Evangelien, vor allem wenn Jesus anfängt zu diskutieren mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber hier wird es immer wieder gesagt, er wird als Rabbiner, als Lehrer, als Hochgebildeter. Niemand erzählt, dass er auf irgendeine Schule gegangen sei. Weiß man nicht. Man weiß, dass er ein Zimmermann gelernt hat. Aber der Lukas verfolgt diese Spur. Eigentlich eine Art von zumindest spirituellem, wenn nicht intellektuellem Lehrer. Der sich auch abwendet von seinem Handwerker-Dasein. Ne? Und sich dann eben auch ziemlich rüde von seiner Familie abwendet. Ja. Das wird häufiger kommen. Ja, es wird häufiger kommen. Sehr unangenehm. Hier steht bei mir in den Fußnoten, mit dem 13. Lebensjahr wird der jüdische Junge ein Sohn des Gesetzes, Bar Mitzwa, und ist verpflichtet, die Weisungen zu halten. In dem einzigen Ereignis, das Lukas aus der Jugendzeit Jesu erzählt, geht es um die Spannung, die sein ganzes Leben durchziehen wird. Er gehört zu den Menschen, gehört aber noch mehr seinem geistigen Vater. Er hat zwei Väter. Ja, ja, ist ja häufiger. Ja, Johanna, jetzt haben wir die Jugendlegenden des Jesus hinter uns gebracht, die nur bei Lukas stehen. Das nächste Mal kommen wir zu einem Ereignis, das in allen vier Evangelien mindestens erwähnt wird, wenn nicht größer ausgeführt wird. Das ist die Taufe. Jesus wird getauft. Das ist auch das allererste Mal, dass wir von so einem Vorgang hören. Und da hast du wahrscheinlich wieder jede Menge Exkurse, ja, das hab ich, die ich mir dann anhören muss. Und unsere armen Hörer auch. Ja, also tschüss. Aber bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich freue mich schon. Meine Schwester freut sich schon. Ich hoffe, alle sind wieder dabei und sind voller Mut, da durchzugehen. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.